ins Haus, dann mach dich gar nicht drauf. Miese Laune jeden Tag, ich geh ins Bett und schläf im Sack. So viele Dinge, die ich noch wissen will, das ist ganz klar, die sind auf dem Dach. Dieses Leben, oft trifft es einen hart. Jetzt steh ich in der Einfahrt und schaue auf das Dach. All die Dinge, die ich wohl vermisste, sind noch in der Kiste. Auf dem Dach.